richtig losgeht, einige Bemerkungen zum Special, was ihr hier vor euch habt. Wir haben Anfang Dezember bereits dieses Special aufgenommen zur DSA-Umfrage, die von Ulysses gestartet worden ist. Damals dachten wir, wir könnten sie zeitnah rausbringen, sodass auch noch genug Zeit ist, um auch noch selber für die Umfrage zu werben. Jetzt endet sie heute am Tag der Veröffentlichung. Ich weiß nicht, inwiefern ihr mit dem Konzept von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit in der Arbeitswelt vertraut seid. In der Regel ist es was zumindest bei uns so aus, dass da nicht genug Zeit war, um diese 2 Stunden zu schneiden. Ein 2-Stunden-Special liegt vor euch. Wir haben es in 2 Teile geteilt. Zum einen, weil es einfacher zu hören ist oder zum Herunterladen. Zum anderen auch, weil man sich das thematisch gut trennen lässt. In diesem ersten Teil ist es noch relativ allgemein gehalten. Also es geht natürlich Schwerpunkt Aventurien und das Schwarze Auge. Aber wir werden auch mit Daniels Hilfe, der ja nun kein leidenschaftlicher DSA-Spieler ist, auch generellen Fragen nachgehen. Wie ist das mit dem Miterleben von Geschichte? Wie weit darf Storytelling gehen? Werden so Begriffe wie Railroading am Rande dabei kreuzen? Also vielleicht auch für den einen oder anderen nicht uninteressant. Und am Ende wird es auch noch über Fragen wie Crowdfunding gehen, welchen Sinn macht das, oder Beta-Regelwerke, wie man sie inzwischen häufiger sieht. Auch da werden wir uns kurz mit beschäftigen, wie man das bewertet und wie man das findet. Also vielleicht der erste Teil auch für Nicht-DSA-Spieler etwas interessanter. Im zweiten geht es dann etwas mehr in die Details. Aber da sage ich am Anfang der 2. Episode noch was zu und auch am Ende dieser. Von daher nur der Hinweis, es sind 2 einstündige Folgen-Specials, die ihr hier zu dieser Umfrage herunterladen könnt. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit der ersten, nach etwas Werbung. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Special des System Matters Rollenspiel-Podcasts. Wir wollen uns heute mit dem DSA-Fragebogen von Ulysses-Spiele beschäftigen. Wir wollen ja so ein bisschen Beteiligung in das Regelwerk reinbringen. Letztes Jahr gab es schon mal so eine Aktion, offenbar sind da viele Fragen aufgekommen, wie man das Regelsystem in Zukunft ausrichten soll. Und dafür gibt es einen Fragebogen und den werden wir ein bisschen gemeinsam durchsprechen. Gemeinsam heißt in dem Fall, dass neben mir noch der Daniel dabei ist. Hallo. Und die Mena. Hallo. Und der Simon. Ahoi. So, und um vielleicht das Ganze ein bisschen einordnen zu können, bei Daniel wisst ihr es ja schon so ein bisschen, trotzdem die Frage, Daniel, wie sieht deine DSA-Erfahrung aus? Ich spiele gar kein DSA mehr, aber ich habe früher DSA gespielt. Ich habe noch zahllose DSA 3 Boxen und auch noch ein paar Abenteuer, vor allen Dingen die Solo-Abenteuer habe ich damals gespielt. Und ich glaube, es war mein erstes Rollenspiel. Ich habe es irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen mit 12, 13, irgendwie sowas war es, meine ich. Und ja, das war mein Einstieg und ich spiele es nicht mehr. Das letzte, also ich habe noch die 3. Edition, die müsste es gewesen sein, ja. Wo dieses tolle Einsteigerheft bei ist mit den DSA 1 Regeln, die sind super. Aber wir kommen dazu nachher. Das war's schon von mir. Gut, Mena und Simon sind ja aus meiner Rollenspielgruppe, aber vielleicht auch euch eure Erfahrungswerte bei DSA. Wie viel habt ihr schon erlebt, gespielt? Vielleicht Mena zuerst, Ladies first. Ja, ich glaube, ich spiele jetzt seit 4 Jahren. Kommt das ungefähr hin? Ich glaube schon. Die Runde bei Patrick war auf jeden Fall meine erste, im Grunde auch die erste richtige Rollenspielrunde. Also ich glaube, ich hatte einmal vorher einen Abend Cthulhu gespielt. Das war's. Und dann ging es direkt mit DSA weiter. Ja, seitdem sind viele Runden angefangen worden, aber die erste Runde läuft tatsächlich immer noch. Bis heute. Zum Glück. Und Simon? Ich habe tatsächlich auch richtig angefangen mit DSA, zumindest zusammen mit Mena in der großartigen 7 gezeichneten Runde. Und hatte vorher allerdings schon minimal Erfahrung mit DSA, und zwar habe ich mal in eine Runde reingeschnuppert von Leuten, die es wohl auch schon länger gespielt hatten und da einige Erfahrung hatten. Allerdings waren die in ihrer Auslegung ziemlich extrem und auch es hat auch in einer relativ krassen Ecke gespielt. Von daher habe ich da zumindest eher einen negativen Eindruck von DSA bekommen. Es ging für Leute, die die Welt kennen, es hat in Andergast und Nostria gespielt, und zwar mit Leuten, die halt sehr extrem das spielen, und das war halt nicht sehr lustig. Vor allen Dingen hat, wenn man mir eine Hexe auf die aufs Auge drückt und ein Preiosgeweihter in der Grunde ist. Aber richtig kenne ich das System ab der Version 4, seit inzwischen bestimmt auch 4 Jahren, und seit einigen Monaten leite ich auch, sodass man das System dann auch von allen Blickrichtungen betrachten kann. Ja, und ich habe mein Mikrofon gefunden, was neben mir lag. Ich hoffe, das klappte die ersten Minuten trotzdem. Ja, meine Erfahrungswerte gehen auch so auf vor 20 Jahren das erste Mal ausprobiert, zurück, dann auch eine Weile lang gespielt mit verschiedensten Abenteuern, Kampagnen so locker aneinander gereiht. Wo man sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, ob man die irgendwie stärker verzahnt, sondern einfach das nächste aus dem Regal und wurde gespielt. Dann gab es eine längere Pause, und mein Wiedereinstieg war dann auch jetzt vor ein paar Jahren mit der 7 gezeichneten Kampagne, und inzwischen ist es da ein bisschen mehr, was da noch im Schrank wieder gelandet ist und was auch gespielt werden will. Also Schleiertanz steht jetzt noch als nächstes an. Wobei wir sagen müssen, wir spielen nicht seit 4 Jahren die 7G. Nein, wir haben 1,5 Jahre vorher was anderes gespielt. Also, aber auch schon lang genug, die 7G. Und bald ist es geschafft. Gut, aber wir sind nicht hier, um nur über uns zu reden, sondern vor allen Dingen über unsere Einstellung zu DSA. Und ja, wir haben gesagt, am Anfang der erste Teil, guten Drittel oder über ein Drittel, ist natürlich das Übliche. Was hast du vorher schon gespielt? Wie viel Geld gibst du für Rollenspielmaterial im Monat aus? Wie viel Zeit geht für DSA drauf in der Woche? Also solche statistischen Fragen, die sind vielleicht auch interessant, aber wir wollen euch jetzt auch nicht mit unseren persönlichen Statistiken zuwerfen, sondern ich glaube, der spannendere Teil ist ja, was denken die Leute zu den Regeln? Und wir würden darum etwas später einsteigen, mit der Frage, ob es die Spieler in deiner Gruppe im Sinne der Spielbarkeit akzeptieren, die Regeln zu verändern. Also wenn eine Regel beim Spiel in den Weg kommt, weil sie einen Charakter beschneidet, eine Spielsituation kompliziert macht oder nicht gerade in die Szene passt, wird sie dann ignoriert oder geändert und werden Hausregeln erstellt. Ich würde jetzt einfach mal, ich habe mir eine Liste gemacht, jeder ist reihum dran, zuerst zu antworten. Ich habe jetzt den Daniel als ersten drauf. Großartig. Das sind erstmal sehr viele Fragen in einer Frage, muss ich sagen. Zur Fragebogenkonstruktion hatte ich gerade schon im Vorgespräch was gesagt. Also das lassen wir mal raus, um da nicht uns zu verzetteln. Und ja, da ich ja kein DSA mehr spiele, würde ich sagen, natürlich kann man die Regeln einfach verändern, wenn sie nicht in die Spielsituation passen. Ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Das ist meine Antwort. Fertig. Ja, ich glaube, ich habe mich auch etwas über diese Konstruktion geärgert, weil Hausregeln haben wir, glaube ich, nicht, aber ich glaube, ich sage einfach mal, wäre interessant, wenn es jetzt anders käme, dass unsere Gruppe da auch kein Problem mit hat, die Regeln ein bisschen anzuändern, wenn es ein bisschen interessanter dadurch wird und nicht zu berechenbar. Aber hören wir direkt mal in die Schmeine Spieler rein. Mena und dann Simon. Ja, wir haben kein Problem damit, Regeln zu ändern, also zumindest größtenteils nicht. Es wird dann zwar immer mal diskutiert, aber wenn es dann irgendwie Zweifel gibt, ist, glaube ich, für jeden okay, wenn man sagt, ach, ist jetzt einfach so. Und wir haben tatsächlich Hausregeln. Meine Liturgien sind von Haus erstellt. Oh, okay. Die haben wir doch irgendwann mal zusammen gebastelt, weil ich mit den Firon-Liturgien so unzufrieden war. Haben wir ein bisschen bei den anderen geklaut und neue draus gemacht. Gilt doch auch als Hausregel, oder? Kann man so auffassen. Aber da kommt gleich noch was, was in die ähnliche Richtung geht. Wie siehst du es, Simon? Ich glaube, das passiert häufig genug. Ich merke selber jetzt beim Leiten, dass man regelmäßig an Ecken und Kanten kommt, für die es Regeln gibt, irgendwo, aber die man dann einfach mit den, ich sage mal, simpleren Regeln abhandelt. Von daher würde ich sagen, ja, das wird akzeptiert und das wird auch so gemacht. Ich fände es nur schwierig, wenn man es zur Gewohnheit kommen lässt und quasi die Regeln glatt schleift. Ja, ich meine, irgendeine Berechenbarkeit muss es ja auch noch geben, aber wenn es drauf ankommt, sind wir da, glaube ich, relativ offen für sowas. Die nächste Frage ist, glaube ich, haben wir, ich weiß nicht, ob wir da schon mal bei einer Redcon-Berichterstattung drüber gesprochen haben. Ist für dich eine fortlaufende Geschichte unverzichtbares Element von das schwarze Auge? Was wird dir fehlen, wenn es keine fortlaufen, nein, würde dir was fehlen, wenn es keine fortlaufende Veränderung mehr in der Welt von das schwarze Auge, wie Kaiserwechsel, Grenzveränderung, Aufkommen und Fall der schwarzen Lande und ähnliches gäbe? Ich glaube, da habe ich bei mir jetzt mal ein klares Ja gesetzt, weil ich glaube, das macht DSA noch einen Tacken interessanter als vielleicht das eine oder andere. Es ist doch das Alleinstellungsmerkmal von dem ganzen Spiel, oder nicht? Also das ist doch eben das, worauf es ankommt. Die Welt ist seit über 30 Jahren gewachsen. Sie ist sehr detailliert. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Rollenspielwelt, die so detailliert ist. Für die Vergessenen Reiche gibt es auch viel Material, aber nicht so viel wie DSA-Material. Ich glaube, DSA ist da wirklich eine sehr, sehr ausführlich und detailliert beschriebene Welt. Und ja, ich denke, das ist auch das ein unverzichtbares Element für das Schwarze Auge. Ja, mir geht das absolut ähnlich. Also ich finde, das ist das Wichtige an DSA. Das ist das, was ich toll finde. Ich mag es zu wissen, wo jeder Baum steht, wie es ja immer so gerne gesagt wird. Ich finde aber auch, das macht es nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Also ich weiß noch, wie ich am Anfang da gesessen habe und mich tierisch aufgeregt habe, weil ich einfach nicht reingekommen bin, weil ich nicht durchgestiegen bin, weil so viel irgendwie zu überlegen gab, wie ist denn das, und irgendwie wussten alle Leute besser Bescheid als ich. Und das macht es manchmal problematisch, finde ich. Also gerade wenn andere am Tisch da besser informiert sind, weil man unter Umständen schon Dinge nachgelesen hat, die aber in der Kampagne, die man gerade spielt, erst noch passieren. Aber am Ende ist es eigentlich das, was das Tolle ist. Teil von Geschichte zu sein. Auch von mir ein klares Ja an der Stelle. Was Mena schon richtig gesagt hat, es kann kompliziert werden, vor allen Dingen, wenn man nicht im, ich sage mal, aktuellen Jetzt spielt. Wir haben es ja selber, wir spielen ungefähr inzwischen nur noch, glaube, 14 Jahre in der Vergangenheit, aber trotzdem kann man da zum Teil auch nicht mal eben in ein Buch gucken oder in eine Spielhilfe oder ähnliches, weil eben doch noch vieles passiert. Simon hat es angesprochen, wir spielen die 7G und haben jetzt zwei Kampagnen mit Drachen, wie heißt es noch? Chronik. Genau, Drachenchronik und die Aranien-Kampagne, Schleiertanz, wo man dann die letzten Jahre dann noch nacharbeiten muss. Und wenn man da natürlich ein bisschen hinterhängt, ist es ein bisschen schwieriger, dann auch dieses Gefühl womöglich mitzugeben, wie war es im besetzten Aranien oder ähnliches. Aber andererseits macht es auch das ein bisschen einfacher, weil man dann zumindest Anhaltspunkte hat. Man hat Texte, die man mitgeben kann den Spielern, damit sie sich vorbereiten können. Und als Spieler spoilert man sich schnell selbst. Also ich weiß, mir ging das bei der Vorbereitung bei Schleiertanz so. Man liest irgendwie was über Oron und denkt sich, ach so, der Typ lebt also auch noch. Gut zu wissen. Da haben wir dann 4 Jahres, wie es in Castingshows so schön heißt. Gott, bitte, Mann, lass uns damit nicht anfangen. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ist ja eine direkte Einbindung der Helden in die fortlaufende Geschichte wichtig? Sollten die Helden also selbst die Entwicklung der Welt von das schwarze Auge mitbestimmen und beeinflussen können? Mena. Jetzt ist die Frage, wie ist es gemeint? Will ich Teil von der Geschichte sein? Ja. Will ich sie direkt beeinflussen können? Ist jetzt die Frage. Also will ich Einfluss haben auf das Ende der Kampagne? Oder will ich einfach nur Teil sein, der in dieser Geschichte dafür verantwortlich war? Ich verstehe die Frage auch nicht. Ist klar, was ich meine? Also, das ist mir auch nicht ganz klar. Soll das so sein, dass wenn, was weiß ich, 50 Spielrunden in Deutschland ihre Sachen einschicken an den Verlag, dass dann dieses Ereignis auch tatsächlich passiert ist oder nicht? Oder was habe ich mir hier runter zu verstehen? Ich meine, jeder, der in der eigenen Runde spielt, beeinflusst auch dann sozusagen die Geschichte seiner eigenen Runde oder nicht? Was bei mir die Fragezeichen ausgelöst haben, ist genau, wie stark ist denn, soll denn die Beeinflussung sein? Also, nehmen wir die 7G-Kampagne. Da sind die Helden natürlich von der offiziellen Geschichtsgebung und so weiter diejenigen, die die Entwicklung der Welt massiv beeinflussen, weil es die Gezeichneten sind und sie gehen voran. Aber es gibt da auch Abenteuer, wo ganz klar ist, die kämpfen da und das ist auch alles ganz toll und sorgt auch dafür, dass sie sich dabei ganz gut fühlen. Aber am Ende geht die Stadt trotzdem unter. Also ist die Beeinflussung dann wirklich, also ist das damit gemeint? Ist dann ein freies Spiel mit gemeint, wo alles passieren kann am Ende? Oder ist es einfach, ist der Fokus eher auf die Einbindung in die Geschichte gelegt? Also ich finde es da auch ein bisschen schwierig, da jetzt einfach mit Ja, Nein, zum Glück gibt es ja Abstufungen dazwischen, aber naja, ist ein bisschen es schwierig. Gibt aber auch keine Enthaltung sozusagen. Ne? Also, ich glaube aber, sie meinen das, wie du es in der Mitte gesagt hast, mit der freien Welt, dass die Entscheidungen der Spieler die Welt beeinflussen. Und zwar, glaube ich, spielen sie damit indirekt an, wie sie es für Uturia geplant hatten, wo du ja, glaube ich, am Ende jedes damals noch geplanten Bandes einen Fragebogen auch ausfüllen konntest und den einschicken und daraus dann die Entwicklung der weiteren Bände beeinflusst werden hätte können. Genau, aber das ist ja zum Beispiel gecancelt worden, von daher, also, ich glaube, wenn ihr das hört, da ist so ein... Der Fragebogen bedarf Überarbeitung. Ne? Aber gut, ich glaube, also was ich vielleicht sagen kann, ist, was ist denn, wenn die meinen, dass du Abenteuer spielst, die dann in die Geschichte Aventuriens eingehen? Also tatsächlich diese 7G-Kampagne oder was, und das sind dann deine Helden, die das dann gemacht haben. Und dann, dass mehr in diese Richtung gearbeitet wird und nicht so kleine Abenteuer, die irgendwie am Rande spielen und nichts mit der großen Geschichte zu tun haben. Ich glaube, das ist gemeint, weil das am ehesten in das Spektrum reinpasst, wie DSA momentan funktioniert. Also DSA basiert momentan darauf, dass du Geschichte miterleben kannst, aber sie auch nicht zu stark beeinflussen kannst, weil dann würdest du das Problem haben, dass du kommende Abenteuer nicht mehr wirklich benutzen kannst in deiner Welt. Von daher ist das ein bisschen schwierig. Aber also ich würde da ein eher Ja geben. Also ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe egal angekreuzt. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich gebe auch ein Ja. Und zwar finde ich es wichtig. Also du erlebst die Geschichte auch am direktesten und am persönlichsten, wenn du da selber mit drin hängst mit deinen Helden. Zu dem, was du gerade gesagt hast, zu 7G. Die Kampagne ist ja aber auch schon wie alt? 20, 25 Jahre? Rollenspiele haben sich entwickelt und auch das Abenteuerdesign hat sich entwickelt. Oh ja. Ich merke es hier selber, ich leite ja die Drachenchronik und die ist jetzt von vor ein paar Jahren, beziehungsweise der aktuelle Band ist, glaube ich, vom letzten Jahr, der letzte. Und das ist ein ganz anderer Abenteueraufbau, wo die Helden auch ganz anders da eingebunden werden als dieses, ich sag mal, Mitlaufen in der 7G, auch wenn es jetzt böse formuliert ist. Gut, dann gebe ich jetzt noch meine Antwort. Bei mir ist es ein eher Ja. Ich will als Held natürlich Teil von der Geschichte sein, ansonsten bin ich kein richtiger Held irgendwie. Also sonst geht das irgendwie so am Rande in so Kleinigkeiten unter. Mitbestimmen in der Hinsicht, dass ich will, dass die Lösung, die meine Gruppe gewählt hat, berücksichtigt wird, jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube, man muss Autoren da auch ein bisschen künstlerische Freiheit lassen und vielleicht ist das, was bei denen rumkommt, auch viel interessanter. Was ich aber schon finde, ist eben etwas mehr Konsequenz manchmal. Also ein bisschen mehr Möglichkeiten innerhalb der Abenteuer, zumindest Kleinigkeiten beeinflussen zu können, wäre schon ganz schön. Gut, jetzt haben wir die nächste Frage und damit beantwortet sich, glaube ich, schon das, worüber wir gerade diskutiert haben. Nämlich hier geht es darum, ob man es bevorzugt, wenn man anhand klar definierter Plots geleitet wird. Also ob man möchte, dass es einen klaren Ablauf des Abenteuers gibt, zu dem die Helden immer wieder zurückgesteuert werden, wenn sie davon abkommen. Sollte ein Abenteuer einen stringenten roten Faden folgen, der von Anfang an feststeht und zu einem klaren Finale führt? Und an der Reihe wäre Simon mit seinem Auftakt. Okay, das ist jetzt eine sehr interessante Frage, weil ich ja gerade bei DS1 ein sehr frischer Spielleiter bin. Da sage ich in diesem Falle eher ja, weil ich es zum Teil schwierig finde, in einer Gruppe von erfahrenen Helden zu spielen oder zu leiten. Die driften gerne mal ab. Man beschreibt ihnen eine Szene, vielleicht auch aus einer Kultur, die man nicht kennt, und sie stürzen sich auf jedes Detail in der Hoffnung, dass es sie irgendwie weiterbringt. Das ist schön und das sollte man vielleicht auch unterstützen. Allerdings führt es dafür, dass die Helden gerne mal abdriften und vielleicht ihren eigenen Plot verfolgen. Was vielleicht in diesen epischen Geschichten schwierig ist, wo bestimmte Sachen an bestimmten Orten oder auch zu bestimmten Zeitpunkten passieren oder passieren sollten, und man die eigene Welt wieder verändern würde, würde man es an die Helden zu stark anpassen. Von daher ein eher Ja. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich meine, da schwingt so diese Railroading-Diskussion mit. Ja, da denke ich auch die ganze Zeit drüber nach. Ist das damit gemeint? Ja, aber ich finde, Ja, wir können jetzt die Grundlagendiskussion zu Railroading aufmachen. Ich finde, viele ist ein roter Faden, ja, also eine Story selber schon Railroading. Ja, aber genau das, ja, das sehe ich nämlich dann auch nicht so. Genau, also von daher würde ich einen klaren Ablauf, finde ich, oder zumindest Start und Ziel finde ich eigentlich immer ganz in Ordnung, wenn es sowas gibt. Und dazwischen kann man relativ viel frei machen. Durchaus auch mit Auswirkungen, die das dann aufs Finale hätte. Also wenn man nicht genug Verbündete in der Zwischenzeit sich findet oder vielleicht sogar noch Feinde macht, dann wird das Finale schwieriger, was auch immer, je nach Abenteuer, was da gespielt wird. Aber im Prinzip finde ich das eigentlich schon eine ganz nette, ganz wichtigen Ansatz eigentlich, gerade wenn man Geschichte miterleben will. Also ich hätte gerne ein klares Ziel mit Umwegen. Ich weiß nicht, ob das. Ja, also ich hätte Das ist gerne nicht schon einen zur roten. Auswahl hier. Wir haben hier ja, eher, Ja, na, ja, nein, doch, eben. ich erkläre es ja. Ich will einen roten Faden haben. Also ich will irgendwo schon noch einen festen Plot haben, auf den man immer wieder zurückkommen kann, weil ich es ganz schrecklich finde, wenn man so rumeiert, weil es eben auch schnell total abdriftet. Aber ich finde eben, dass kleine Umwege erlaubt sein sollten. Also ich will nicht die ganze Zeit nur auf diesem Faden gehalten werden. Ich will schon die Möglichkeit haben, zwischendurch wegzukommen, aber eben auch immer wieder dahin zu kommen. Ich hoffe, das war verständlich. Es fehlt ein Kästchen zum Beschreiben des Problems in dem Fragebogen. Das Problem ist also, natürlich möchte ich einen Plot haben in meiner Geschichte. Das ist ja auch das Mindeste. Also ich kann ja nicht zuerst den Schatz finden, dann in den Dungeon gehen und dann den Drachen töten. Das ergibt ja irgendwie, ne, also ich muss ja irgendwie so eine Reihenfolge haben an Geschichte. Sonst spiele ich ja nichts. Insofern, ja, natürlich möchte ich einen Plot haben, der auch zu einem Finale führt. Da, ob ich dann, ne, zwischendurch nach links und rechts ausweichen kann, ja, das wäre schön. Aber einen Plot muss ich trotzdem haben. Ja, und ich glaube, über die Zeiten, wo man zwingend zuerst nach A musste, um überhaupt ins Finale zu Ja. kommen, ist man eigentlich auch schon weg. Also wenn du weißt, da ist der Drache drin, du erkundigst dich und vergisst eine Stelle, dann hast du sie eben vergessen. Also dann kann man noch ein paar Hinweise geben, nach dem Motto, aber dieses krampfhafte, ja, wir müssten noch, überlegt noch mal und hier und da und oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, du hast es auch mit Drachen gerade, ne? Aber Ja, gut, es liegt eben da. Ich glaube, das Beispiel kam von John Wick mal mit dem, ne, so, klar, du musst einen Plot haben, sonst spielst du einfach nur wahllose Szenen. Sehe ja, ich und wenn den wir auch. nochmal auf Einsteigerfreundlichkeit zurückkommen, ne, also ein Anfängerspielleiter kann mit einem klaren Plot besser umgehen, als wenn seine Spieler plötzlich machen, was sie wollen. Klar. Und Anfängerspieler, denen geht es ja ähnlich. Also die brauchen ja auch irgendwo so ein bisschen Führung, um erstmal reinzufinden. Also mit Leuten, die das natürlich jetzt schon seit 20 Jahren machen, ist das vielleicht eine Sache. Vielleicht finden die auch von selbst immer mal wieder zum Plot zurück. Jemand, der vielleicht gerade erst angefangen hat, hat da wahrscheinlich große Schwierigkeiten mit. Gut, damit Nächste sind wir bei Frage. der Han Entschuldigung. Handlungsfreiheit angekommen. Und genießen die Spieler in deiner Runde vollkommene Handlungsfreiheit? Können sie also zum Beispiel bei einer Audienz bei der Kaiserin aufstehen und sie umbringen? Total Können klasse, sie die den Frage. vorgesehenen Ablauf des Abenteuers jederzeit verlassen und eigene Dinge unternehmen, die auch zum Ende des geplanten Abenteuers führen können? Jetzt, ja, wer mag den Auftakt machen? Also, wenn ich in einer Runde spielen würde, in der die Spieler plötzlich aufstehen würden, um den König umzubringen, dann würde ich das Buch zuklappen und sagen, Leute, sollen wir nicht ein Brettspiel spielen? Das ist hier, das, was hier fehlt der Matthias jetzt gerade, ne? Also, ne, spiel nicht mit schlechten Spielern. Also, sowas ist unsinnig. Was meinen die dann mit Handlungsfreiheit? Ich denke, es geht dann darum, ob die dann eher die Spieler sozusagen dann den Plot bestimmen oder ob dann der Spielleiter mit einem Plot reinkommt. Das ist wahrscheinlich gemeint, oder? Ich gehe da, wie viel Einfluss die auf den Plot haben und wie viel die ändern können. Ja, also ich meine, es liegt an, Ja. also meiner Meinung nach arbeiten hier Spieler und Spielleiter zusammen, um eine Handlung zu stricken. Und dann wird gesehen, wie die Handlung dann ausgeht, je nachdem, was sie gemacht haben. Und klar, können die jederzeit die Pfade sozusagen verlassen. Aber die Charaktere haben ja auch ein, ja, also die möchten ja auch die Geschichte wahrscheinlich hören. Also, ne, darum geht's ja dann. Und die haben doch dann Motivation, das auch weiter zu verfolgen. Wenn ich eine Detektivgeschichte habe und keiner hat Interesse daran, diesen Plot zu lösen, ja, dann brauche ich das doch nicht spielen, oder? Tja, ich, Mena, muss ich mir Angst um meinen Kaiser machen? Nein. Also, ich weiß aber, also, um es an unserer Runde festzumachen, die Kaiserin umbringen ist natürlich jetzt schon ein sehr extremes Beispiel für Handlungsfreiheit. Ich habe aber schon bei uns das Gefühl, dass wenn ich das tatsächlich vorhätte, könnte ich das tun. Ich glaube aber schon, dass wir das nur deswegen theoretisch könnten, weil du von uns erwartest, dass wir sowas nicht tun. Also, dass wir schon noch innerhalb von menschlicher Vernunft agieren. Ich weiß aber schon, dass wir mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen haben. Das heißt, ich weiß, ich darf theoretisch alles machen, was ich meine, machen zu müssen. Ich muss aber damit leben, was dann passiert. Und ich denke, unter solchen Umständen wird sich so ein Spieler auch zweimal überlegen, ob er zu solchen drastischen Mitteln greift. Wenn er genau weiß, dass er danach wahrscheinlich, dass ihn danach wahrscheinlich dasselbe Schicksal ereilt. Ja, ich glaube, ein bisschen schwierig ist eben dieses hohe Beispiel, weil du damit ja wirklich alles auf den Kopf Ja, stellst. genau. Es gibt aber ja dieses Abenteuer, deines Lieblingsabenteuer in den Höhlen des Seeoggers, Ja, super. wo, glaube ich, wo die Möglichkeit, wo irgendwie die sind mit viel Geld unterwegs Ach und so, irgendjemand ja. kommt auf die Charaktere zu und sagt, hör mal, wir können die doch auch einfach umbringen und mit dem Geld abhauen. Und das ist, glaube ich, Stufe 1 bis 3 Abenteuer damals gewesen, also wirklich Einsteiger. Und da gibt es natürlich die Option, dass die Spieler überlegen, hör mal, das ist eine ganze Menge Knete, wir teilen uns das schön auf und jeder ist dann reich und so beginnen wir unser Abenteuerleben. Und wenn die Spieler darauf einsteigen, steht original in dem Buch drin, eben nach dem Motto, klappen Sie es zu und sagen, dass man hier Helden spielt. Jetzt muss man sagen, das ist aus den 90ern, vielleicht sogar 80er, nee, ich glaube Anfang der 90er ist es irgendwann, oder Mitte der 90er, es ist ja aus den 90ern jedenfalls, also auch schon einige Jahre alt, da hat sich ja viel getan. Ich glaube, so würde man das heutzutage auch bei DSA nicht mehr reinschreiben. Aber ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, was Handlungsfreiheit angeht. Also, warum sollen sie das heutzutage, würde ich mir überlegen, baue ich so eine Verlockung da ein, ne? Also, um das, wie Mena gerade sagte, baue ich da so eine Verlockung ein, mit richtig viel Knete da rauszugehen? Oder lässt man's drauf ankommen? Und wenn man es drauf ankommen lässt, muss man auch damit leben und die Konsequenzen im Auge Die Sache ist behalten. ja auch, was spielen die Spieler? Wenn die Spieler an sich schon ziemlich abgerissene Typen spielen und ne, die Chance besteht, dass sie ihren Auftraggeber übers Ohr hauen, ja, dann ist das ja sozusagen dann die Motivation der Spieler. Also da sehe ich dann kein Problem drin. Da würde ich mich dann tatsächlich in meiner Handlungsfreiheit beschnitten fühlen, wenn ich hier den Assassin spiele und dann wird mir dann vorgehalten, nur weil ich den Assassin hier spiele und ich meinen Auftraggeber übers Ohr haue, dann ist das Abenteuer hier gelaufen. Also das ist dann schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich meine, was ja auch immer noch möglich ist, ist zum Beispiel auch jemanden zu fragen, ob er denn glaubt, dass sein Charakter das wirklich tun würde. Also ich weiß, dass wir häufiger Situationen haben, wo man vielleicht als Spieler auch gerade mehr aktiv ist als der eigentliche Charakter und man eben eine Entscheidung trifft und man dann aber sagt, sag mal, würdest du das wirklich tun, ne? Also wir hatten, glaube ich, irgendwie letztens den Fall, dass wir eine Adlige hatten, die plötzlich super nett zu der Bettlerin der Runde war und ihr, glaube ich, sogar angeboten hat, irgendwelche Sachen zu tragen und wo man sich dann einfach fragen muss, würdest du das wirklich tun? Das ist zwar kein Beispiel mit wirklich Konsequenz, aber eben manchmal verliert man seinen Charakter aus den Augen und man kann die Spieler ja auch einfach mal daran erinnern und wenn sie dann immer noch meinen, es tun zu müssen, ja gut, dann ist das Abenteuer wohl vorbei. Aber allein diese, mit der Frage könnte man schon einen Podcast füllen. Also, das ist also eine ganz, ich bleib dabei, das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Also, das muss man sehr gut abwägen. Das kann man nicht, ich finde, eine Ja-Nein-Frage kann man daraus schwer machen, aber gut. Ja, es ist auch mit einer ja, eher ja, egal, eher nein, nein Frage ist sehr schwierig, weil es auf die Situation, auf die Kampagne, auf die Charaktere ankommt, wie man das handhabt. Und ich glaube, ich habe jetzt ein eher ja gegeben, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich finde, man muss da, die Spieler müssen eben mit den Konsequenzen leben, wenn sie sich so entscheiden. Aber da gehört auch einiges als Spielleiter zu, die Spieler offenen Auges vielleicht an dem Abenteuer so ein bisschen vorbeirennen zu lassen und ein kleines Scheitern drin zu haben, weil sie sich so entschieden haben. Das ist dann auch nicht ganz einfach. Ja, und man kennt doch auch seine Spieler und Charaktere. Also man kann doch auch abschätzen, ob die so einen Mist machen würden oder nicht, oder? Eigentlich schon, ja. Ja. Aber manchmal Manchmal ist es ein Himmelfahrtskommando. Oder wir sind einfach so nette Spieler. Gut, kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Ich habe das schon verstanden. das ist bestimmt Menas Lieblingsfrage. Und zwar, ob dir die Detailtiefe von Regeln wichtig ist. Also ist es, wie hier angegeben ist, wichtig, dass es drei verschiedene Arten von Fallschein gibt, je nachdem wo und wie man herunterfällt. Oder Sinneschärfenproben mit Dutzenden möglicher Modifikatoren. Wie siehst du das, Megan? Ja, wir wissen ja, Regelfanatikerin. Wie siehst du das? Ja, natürlich ist absolut wichtig. Nein, ich kenne die meisten Regeln nicht, muss ich zugeben. Und ich finde Regeln auch meistens sehr anstrengend. Also ich finde es immer ganz fürchterlich, wenn man gerade in einer schönen Szene ist und plötzlich heißt es, ja, aber wie wird denn dann der Schaden ausgewirkt? Also ich finde, es gibt nichts, was da einen mehr aus der Stimmung bringen kann als Regeldiskussion. Ich glaube, dass das unheimlich viel Zeit kostet. Das heißt, wenn ich nicht alles im Kopf haben kann, und wir reden ja hier wirklich von einem Regelausmaß, was so groß ist, dass es die wenigsten, glaube ich, im Kopf haben können, man kann mich jetzt gerne korrigieren, dann wird's überflüssig. Weil welcher Spielleiter verbringt dann wirklich erstmal 5 Minuten damit nachzugucken, welche Modifikatoren er auf diese Sinnesschärfeproben geben muss, anstatt einfach mal zu schätzen, aus dem Bauch raus zu sagen, eine 5 macht das jetzt für mich so und so viel schwieriger, passt schon. Aber da sind wir genau bei der allerersten Frage, glaube ich, wieder. Wo werden oder wo stehen Regeln im Wege von Szenen oder bestimmten Dingen und wo werden sie dann angepasst? Ich dachte, du wolltest jetzt noch eine Antwort darauf geben. Achso, nö. Also, ich persönlich bin ein großer Freund von Regeln, ja, und ich finde es auch toll und vielleicht auch sinnvoll, dass es 3 verschiedene Arten von Fallschaden gibt oder, ich weiß, spontan auch mehrere, vielleicht nicht Dutzende, aber zumindest einige Modifikatoren für eine Sinnesschärfeprobe. Aber sowas muss man dann, wie gesagt, tatsächlich anpassen. Wenn ich weiß, der ist weit weg und es ist dunkel, dann kommt immer ein Haufen zusammen drauf und dann habe ich irgendwie einen Pool von, keine Ahnung, 3 fürs Licht, 5 für die Entfernung, zack, ungefähr 8, passt. Da muss ich nicht erst wirklich Tabellen durchsuchen. Ja, also ich finde es in der Hinsicht schön, dass es eine Anregung liefern kann. Also es ist eine Orientierungshilfe. Dass man sich irgendwo, also dass man auch als Spielleiter vielleicht einschätzen kann, ja, was ungefähr dürfte das sein. Aber ich glaube nicht, dass man da sich sklavisch dran halten sollte. Aber den Regeln nicht auch dazu, etwas zu verfestigen? Also damit nicht der eine Spielleiter so oder gegenüber dem einen Spieler mal so und bei dem anderen 2 Tage später ist dann plötzlich leichter, obwohl die Situation sehr ähnlich ist? Man hat sozusagen eine Basis. Die Frage ist, muss diese Basis so detailliert sein, dass wir tatsächlich 3 Arten von Fallschaden haben? Ich komme nochmal auf John Wick. Ich glaube, John Wick war es, der sagte, wenn du dich fragst, ob jemand einen Fall aus einer gewissen Höhe überleben kann, dann wird er es wahrscheinlich nicht können. Denn wenn ein Mensch irgendwo runterfällt, ist es meistens sehr schmerzhaft. Und dann weiß ich nicht, ob es tatsächlich 3 Möglichkeiten gibt, um das auszuwürfeln. Das ist völlig unnötig. Ich habe das ganz klar mit Nein beantwortet. Die Detailtiefe ist viel zu hoch für das Spiel. Also ehrlich gesagt, ich weiß nichts von 3 Arten von Fallschaden. Aber der Sache habe ich auch lange überlegt, weil es für mich verschiedene Dinge gibt. Und auch manchmal ist die Regeltiefe für mich in anderen Situationen wichtig. Ich habe mir ja letztens dieses Wege der Expedition geholt und da fand ich einige Dinge wirklich interessant, wie Lagerstätte suchen und so weiter. Aber das würde ich nur dann machen, wenn es eine Bedeutung hat. Also wenn man wirklich in der Wildnis spielt, in der Expedition ist, nur dann würde ich diese Regeln benutzen. Wenn es darum geht, dass die von Stadt A nach Stadt B reisen und irgendwo am Rande der Straße sich einen Lagerplatz aufmachen, da muss ich nicht eine Probe für würfeln, die dann bestimmt, wie gut kann man sich erholen, weil das ist für mich dann relativ egal. Das wird einfach abgehandelt nach Bauchgefühl. Und von daher finde ich, muss man die Detailtiefe. Ich würde die Regeln in vielen Fällen einfach als einen Baukasten nehmen, wo man sich in den jeweiligen Situationen so ein bisschen was rausholen kann, was dann das Abenteuer interessanter macht und dafür dann aber auch Regeln hat. Und klar ist, so funktioniert das in der Regel. Ja, aber wenn ich nochmal auf Daniels eingehen darf oder vielleicht auch auf Patricks, das sind ja auch immer Extremsituationen. Klar, wenn einer von 10 Metern irgendwo runterfällt, der ist wahrscheinlich platt. Ja, egal, richtig. Worauf er fällt, das ist... Das kann man ja so sagen, aber sagen wir mal, wir haben eine vielleicht realistischere Szene. Man hat einen Kampf irgendwo in einem Gebäude, man fällt oder wird aus dem Fenster geschmissen und fällt 2 Meter. So, dann wäre das bei einem normalen Fall, wäre das so viel Schaden. Wenn man in Wasser fällt, wäre es vielleicht gar kein Schaden oder halber Schaden oder irgendwas. Wenn man aber auf, keine Ahnung, spitze Steine oder so fällt, dann sollte das vielleicht mehr sein. Die Frage ist, muss ich das in Regeln gießen oder reicht mir der gesunde Menschenverstand, um das abschätzen zu können? Weil im Grunde, man spielt ja nicht mit einem Computer, sondern man spielt mit dem Spielleiter, der einen gesunden Menschenverstand hat. Ja, natürlich. Dass dann diese, jedes Mal, dass sozusagen, wenn in 100 Gruppen 100 Helden aus diesem Fenster fallen, dass es immer dann derselbe Schaden ist, das wage ich dann zu bezweifeln. Aber für diese Situation reicht es auch dann vollkommen. Also ich brauche dann nicht alles in Regeln gegossen zu haben. Ja, ich meine, da stimme ich auch mit dem überein, was gerade gesagt wurde. Es ist eine Grundlage und ja, also eine Grundlage, sodass quasi dem Spielleiter nicht irgendwie wirklich frei irgendwie in der Hand gegeben wird, was er jetzt damit tun kann, aber es ist, wie gesagt, nie in Beton gegossen und man würfelt ja auch immer noch den Schaden aus, hoffentlich, von daher. Und dann hast du hinterher plötzlich durch das Auswürfeln mehr Schaden, weil du ins Wasser gefallen bist, genau, als weil richtig. Du auf Steinen gelandet bist, weil die Würfel das entschieden aber haben. Aber dafür gibt's dann vielleicht ein paar Modifikationen, indem man dann das Ganze anfassen kann. Oder man würfelt als Spielleiter und sagt dann trotzdem eine andere Zahl. Oh, das ist ja, aber dann befolgst du die Regeln nicht. Nee. Es hat niemand gesehen. Okay, also bei dir eher ein Ja oder ein Eher-Ja? Ich sage ein Eher-Ja, weil ich mich nicht zu 100% immer an die Regeln halten kann. Auch wenn ich es gerne würde, nein, aber Regeln sind eine schöne Basis, um Sachen in dem System oder vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Regeln ordentlich darzustellen, aber sie sind nicht mehr als eine Grundlage. Also ich habe bei mir ein Egal gesetzt, weil ich denke, man muss das eh immer anpassen und suche mir dann immer so ein bisschen das raus, was in die Kampagne und in die Gruppe passt. Also ein Beispiel vielleicht nochmal, eins, worüber man häufig redet, ist der Mensch mit dem Dolch, der sich problemlos gegen den Typen mit dem Zweihänder verteidigen kann. In DSA gibt es dafür den Mechanismus, da gibt es glaube ich auch noch Regeln für die einzelnen Waffen und es gibt noch diese Regel der Distanzklassen, die aber so viel Dynamik aus dem Kampf rausnehmen, weil du eigentlich ständig nur damit zu tun hast, der eine nähert sich an, der andere entfernt sich, der eine nähert sich an, der andere entfernt sich, wo kein Schaden zugefügt wird. sodass wir die bei uns einfach weggelassen und du kannst alles mit allem parieren. So, da ist natürlich genau wieder so eine Unausgeglichenheit drin, wo man fragen muss, ist das wichtig oder ist es nicht wichtig? Und ich glaube, da muss man immer so einen Kompromiss innerhalb der Gruppe finden. Nächste Frage. Oh. Also Details da, wo Details hingehören. Sehr fertig. Nächste Frage. Details da, wo sie hingehören. Kann man im Sinne der Spielbarkeit die offizielle Setzung zum Hintergrund brechen? Also, wenn man gerade in einem Abenteuer eine Burg hätte, der Hintergrundband aber dort keine Burg vorsieht, kann man sie dann einfügen. Wenn man unbedingt einen Helden will, der eine Fertigkeit für eine bestimmte Wache verbraucht, die aber dieses Volk nie anpassen würde, bekommt er sie dann? Ich muss gerade an Pendragon denken. Genau. Und wenn gerade niemand weiß, wer der aktuelle Herrscher von Donnerbach ist, wird er dann einfach ausgesucht, obwohl es offiziell jemand ganz anderes ist. Da sind schon ist. Wieder 3 Fragen drin, die völlig unterschiedlich sind. So, das sind 3 Beispiele für dieselbe Frage, genau. Muss ich an der Stelle sagen. Und diese Beispiele sind ganz anders. Also das ist schon wieder sehr schwammig. Ja, ich habe ein Ja gesetzt. Wir machen das bei uns ja auch. Greifenfurt hat bei uns ein Firun-Tempel. Tut mir leid, liebe DSA-Spieler. Greifenfurt hat jetzt einen Firun-Tempel. Oh. Aber das musste für unsere Lass Gruppe sein. Lass das nicht mal die DSA-Inquisition hören. Da ist aber Ende hier. Die wissen ja nicht, wo ich wohne. Noch nicht. Also aber genau darum geht's. Das erste ist eine relativ marginale Änderung. Wenn da jetzt eine Burg steht, steht da eine Burg. Das interessiert niemanden. Das zweite, finde ich, hat was mit Balancing zu tun und mit der Frage, wie stellt man sich bestimmte Charaktere vor. Ich glaube, ich bin bei meinen Spielern eigentlich relativ eng an den Regeln und den offiziellen Sitzungen, was das angeht, weil das auch so ein bisschen zu dem Stil dazu gehört und ich nicht möchte, dass jemand, nur weil es ihm besser gefällt, plötzlich mit der Ritter aus dem Mittelreich ist, der aber nur mit, was weiß ich, Doppelkundjummern durch die Gegend rennt, weil er die netter findet. Also das ist genau oder mehr Schaden machen. Ja, genau. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit damit zusammen, das ist ja das, warum ich gerade bei Pendragon daran gedacht habe, da spielt man eben den Ritter mit dem Schwert und Schild und nicht den mit der doppelblättrigen Axt, der durch die Gegend kommt. Du kannst ihn theoretisch gesehen mit der Axt spielen, aber die Sache ist, wenn man aus diesem Schwert, wenn man aus Salisbury kommt, dann hat man eben, ne, dann hat man vom Hintergrund her hat man eben dieses Schwert- und Schildkampf, weil das eben, das war eben so üblich. So. Die Sache mit dem, wer gerade der absolute Herrscher ist hier in Donnerbach, wenn man das nicht weiß, ist doch egal, dann baue ich den da eben ein. Genauso wie mit der Burg sehe ich auch überhaupt kein Problem drin. Ob der Held jetzt eine Fertigkeit haben kann, die er sonst nicht haben könnte, weiß nicht. Wenn das eine interessante Geschichte hat, okay, dann lasse ich mir da was einfallen oder der Spieler lässt sich was einfallen oder der muss mir erklären, warum er das hat. So, und dann ist das doch okay. Ich meine, es ist, die Sache ist also bei den Vergessenen Reichen stand immer drin, es sind deine Vergessenen Reiche. Was du nicht magst, schmeiß raus. Wenn du was Neues haben willst, baus rein. Es kommt niemand zu dir nach Hause und sagt dann, hör mal, du spielst die Vergessenen Reiche ja falsch. Das geht nicht hier. Mit Tiefwasser hier, das musst du ändern. So, da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Das ist meine, sozusagen meine Spielrunde. Insofern, klar, kann ich das, das akzeptiere ich. Die Frage ist auch, was beeinflusst das? Also, dann steht da jetzt halt irgendwo eine Burg. Das ändert letzten Endes nichts an der Ortschaft in dem Sinne. Also es ist wahrscheinlich immer noch dieselben Menschen, die da leben, außer dass da jetzt halt ein Gebäude mehr oder weniger steht. Gerade bei so Sachen mit, trifft das denn auf das Volk zu? Wird er so eine Waffe anfassen? Wird er die benutzen? Das erzeugt natürlich schon ein anderes Bild von der Kultur und das verändert schon deutlich mehr. Und das wird dann immer schwieriger, weil man ja auch irgendwie die Spielwelt immer noch berechenbar machen muss. Also ich muss ja schon noch irgendwo ein Gefühl dafür kriegen, welche Kultur sich wie verhält. Und oder es muss halt deutlich erklärt werden, warum ist das hier eine Ausnahme? Gut, ich glaube, wir haben es abgefrühstückt. Und das ist ja wieder das ist noch mal was anderes. Die Detailtreue des Hintergrunds ist jetzt das Thema. Also muss in Abenteuer A das gleiche zu Donnerbach stehen wie in Abenteuer B und in der Spielhilfe muss man sich daran halten, wenn in Abenteuer C steht, dass Magier dieser oder jener Schule ausschließlich rote Kleidung tragen. Und muss bei einem neuen Abenteuer auf jeden Fall beachtet werden, dass vor 10 Jahren im aventurischen Boden der Ortsvorsteher benannt wurde. Das ist im Grunde das, ich sag mal, die Suppe, die sie sich eingebrockt haben, wenn man jetzt fies ist. Wenn ich DSA spielen möchte und wenn ich in Aventurien spielen möchte, dann muss ich Aventurien auch wiedererkennen. Und es gibt eine Fülle an Material und diese Fülle an Material möchte ich als Aventurien-Fan, möchte ich die auch haben. Und das müssen die Designer da leisten. Also das tut mir sehr leid für die, weil ich habe selber immer mal überlegt, ein Abenteuer zu schreiben und ich kapituliere vor der Menge an Material, die es da gibt. Und wenn das aber, ich meine, es ist offizielles Material. Es ist also nicht so, wenn ich mein eigenes Abenteuer schreibe, sondern es geht hier, glaube ich, konkret um die Detailtreue des Hintergrundes in offiziellen Publikationen. Und ja, tut mir leid, das müssen die dann leisten. Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man diesen Weg geht. Es kann nicht sein, dass man das eine Mal die Helden dann in einem offiziellen Abenteuer in eine Stadt schickt und die sieht so aus und beim nächsten Mal sieht die ganz anders aus, obwohl da jetzt wirklich keine Zeit dazwischen ist. Ich glaube, man hat so ein bisschen das Problem natürlich mit Uraltgeschichten, aber die waren ja auch nie in so einen Metaplot irgendwie eingebunden. Aber ich finde, wenn man das jetzt macht, gibt es eigentlich nichts anderes, als zu sagen, ja, muss so eingebunden sein. Also ich weiß nicht, ob der 10 Jahre alte aventurische Boten mit dem Ortsvorsteher, da kann man sich inzwischen auch dann durchaus was ausgedacht haben, dass es jemand anders ist. Aber ich glaube, von den Grundzügen muss das eigentlich schon übereinstimmen. Oder erklärt werden, warum eben jetzt plötzlich eine Abweichung von dem Alten vorliegt. Bei mir ist es so, dass ich das wichtig finde, je nachdem um die Größe des Details. Dass Magier einer gewissen Schule immer folgende Kluft tragen, ist eine Tradition, die auf viele Menschen zutrifft, die man häufig hat beobachtet, dass irgendein kleiner Vorsteher irgendwo einen Namen gekriegt hat, ist, finde ich, schon ein sehr, sehr kleines Detail. Da kann man dann auch ruhig mal was dran ändern. Oder es ist zumindest nicht so wichtig. Das heißt eben, je größer und auffälliger diese Details sind, umso wichtiger ist es, dass sie auch sehr konsequent durchgezogen werden. Weil nichts ist schlimmer, als in zwei Spielhilfen unterschiedliche Informationen über dieselbe Sache zu kriegen. Ist im Grunde wie bei einem Film, ne? Wo es dann denjenigen gibt, der auf die Kontinuität achtet. Also einmal ist das Glas voll, einmal ist es leer, einmal hat er ein rotes T-Shirt an, einmal ein gelbes. Das muss ja irgendwie funktionieren. Also. Ja, und wenn man den Vergleich zieht, zwei Autos fahren dieselbe Straße in zwei Filmen in Paris runter und einmal sieht die Straße so aus und einmal fehlt, keine Ahnung, der Eiffelturm und das kann nicht angehen. Also bei solchen großen Sachen gebe ich gerne zu, sollte es nicht sein, wenn ich, ich meine, wofür kaufe ich mir denn Spielhilfen, wenn sie komplett anderes Material enthalten als das Abenteuer, was ich lese und wo ich dann mir extra den Band dazu kaufe, um das richtig zu machen und dann steht etwas völlig anderes darin. Also es ist ja auch für die Spieler, also man kommt sich ja dann verarscht vor, wenn ich jetzt mal so sagen darf, wenn dann was komplett anderes da steht. Das Problem ist, sie haben sich selbst in diese Sackgasse manövriert, also es ist eben Vor- und Nachteil dieser seit 30 Jahren gewachsenen Welt. Also sie haben den Überblick verloren. Ja, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube aber, das ist nur, also das Problem ist, wie züchtest du denn Autorennachwuchs an bei sowas? Ja, wohl, das ist klappt, unheimlich schwer. Klappt ja alles wohl irgendwie noch. Es gibt ja Wettbewerbe und so weiter. Aber zum Beispiel würde ich auf der Redcon oder so, obwohl ich da dieses Jahr waren wir nicht, auch Cthulhu mal geleitet habe oder sowas. Ich würde mir, glaube ich, nie zutrauen, da das schwarze Auge zu leiten, weil da die Diskrepanzen von Spielerwissen ist einfach zu schwierig. Also du musst das mal machen, das ist bestimmt lustig. Ja, dann das machen wir beide dann, aber okay. Ja, ich lasse dann so einen Meteoriten runterfallen. Ja, genau. Boah, da werden die aber alle vom Spieltisch aufspringen. Soll die Fangemeinde stärker in die Gestaltung der Welt Abenteuerregeln von das Schwarze Auge involviert werden? Was haltet ihr davon? Ich meine, wir sind gerade ein bisschen dabei, ne, mit der Involvierung in die Regeldiskussion. Ich glaube, DSA hatte ja schon lange mit diesem lebendigen Aventurien durchaus einen Ansatz, den ich da auch immer sehr gut fand. Hier in dieses Convention immer auf Bildstein heißt das, glaube ich. Ich war jetzt nie dabei, aber so eine Lab-Convention, wo dann auch wirkliche Entscheidungen gefallen sind mit dem Briefspielen, die es gab. Ich glaube, da gab es eine ganze Menge. Ich habe mich da jetzt nie so reinbewegt, aber ich finde eigentlich, das ist ein interessanter Ansatz und von daher. Also was ich noch sehr gut gefunden hätte, das hat Simon vorhin schon mal gesagt, ist, bei Uturia gab es mal im Raum diese so einen Fragebogen am Ende der Kampagne und du schickst die ein und Regionalspielhilfen basieren darauf und der Fortlauf der Kampagne basiert darauf. Das hätte dann dazu geführt, dass du es natürlich zu Hause auch relativ schnell umsetzen musst und spielen musst, aber hätte ich nochmal interessant gefunden, gerade wenn es in so einen neuen Kontinent geht. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch Gruppen, die es komplett anders spielen, die dann aber, keine Ahnung, das 1% sind und dann aber gezwungen werden, in einer Welt weiterzuspielen, die sich wesentlich anders verhält als das, was sie irgendwie geschaffen haben. Also auf Uturia kann man das gerne machen, das ist auch abgeschieden, sag ich mal. Ich fände es aber schwierig, wenn ein Bulk von aktiven oder über das Spielen hinaus aktiven Spielern oder Interessierten die Welt bestimmt und ein ganzes Umfeld davon betroffen ist, die allerdings sich da nicht eingemischt haben und dann das aber mitbekommen, anstatt eine kleinere Redaktion, die vielleicht auch auf eine angemessene Fortsetzung achtet. Ja, da würde ich in eine ähnliche Richtung tendieren. Also nur weil viele Leute mitmachen, heißt es nicht, dass es gut wird am Ende. Ich bin auch nicht sicher, ob der D&D Next Test, der da gerade läuft, ob der wirklich zu einem großartigen Produkt führt, weil es geht darum, möglichst alle abzudecken. Und jeder hat so seine eigene Vorstellung von D&D. Jeder hat auch seine eigene Vorstellung von DSA und von der Welt. Und dann muss ich auch sagen, nicht jeder ist unbedingt ein guter Schreiber von Abenteuern. Also es gibt auch sehr viele schlechte Abenteuer. Da bin ich nicht sicher. Also es gibt schon einen Grund, warum es Rollenspielautoren gibt und Game Designer. Also da verteidigt jemand seine Klientel. Das ist das. Nein, stimmt aber nicht. Aber es ist also Das ist einfach so. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen ich spiele das nur und ich will damit was machen. Also das ist schwer. Ich kann das verstehen, dass die Leute gerne auch mitmachen möchten, um das zu gestalten, aber das ist nicht einfach. Ja. Aber wenn wir uns die Frage genau angucken, fragt ja die Frage explizit, ob die Fangemeinde stärker eingebunden werden soll. Also noch mehr, als sie es bisher sowieso ist. Wie ist sie denn bisher eingebunden? Also es gibt, glaube ich, wieder dieses Briefspiel. Gibt es das gerade? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ist das nicht mit Papier oder ist das mit... Nein, im Prinzip war das Briefspiel so, dass bestimmte Leute, also richtig real existierende Personen, haben Lehen bekommen in der Spielwelt. Also einer war dann, keine Ahnung, Graf von irgendwo und Baron von da. Und dass da dann immer mehr Leute mitspielen wollten, haben dann hinterher die Leute tatsächlich nur noch Baronien bekommen. Weil Grafen und so weiter wären dann zu mächtig gewesen. Ist Ende, und ja. Die haben sich dann irgendwo getroffen und tatsächlich abgestimmt über bestimmte Sachen. Wird der Krieg hier erklärt oder wie ist das mit Verhandlungen mit dem und dem Reich und so weiter? Ach, das ist ja eigentlich ganz nett. Also die ich finde das ganz nett. Die Frage ist, macht man vielleicht so eine Alternativgeschichte auf? Sozusagen, es gibt die offizielle Geschichte und dann gibt es die von den Spielern bestimmte Geschichte. Das wäre vielleicht so ein Ding und dann gibt es jedes Jahr irgendwie so einen Jahresbericht Spielergeschichte oder sowas. Das kann man doch machen. Also, Also generell würde ich das einfach so belassen, wie es jetzt. Ich glaube, es läuft momentan ganz gut, auch mit dem Metaplot und ich glaube, das... Ja. Passt soweit. Nächste Frage ist halt, Entschuldigung. Ja, es ging mir gerade durch den Kopf, als du sagtest, ja, viele können das auch nicht besser als der Einzelne, wo wir etwa bei der Schwarmintelligenz wären, aber... oder viele Köche verderben den Brei. Genau, richtig. Ja, aber momentan redet man dank den Piraten lieber von Schwarmintelligenz als von viele Köche verderben den Brei. aber wir sind kein Politik-Podcast, aber es geht... Kann ja mal trotzdem, was bei den Piraten rumkommt, so. Trotzdem haben wir hier was mit Schwarmfinanzierung, könnte man es vielleicht nennen, Crowdfunding. Sehr gut. Momentan ja ein ziemlicher Hype. Ich werde die Frage jetzt nicht lange vorlesen. Wer Crowdfunding noch nicht kennt, es geht eben darum, dass man sich mit ein paar Euro an einem Projekt beteiligt. Ein bestimmter Schwellenwert, der erreicht werden muss, und wenn der erreicht wird, dann beginnt erst die Produktion. Chaosium hat das zum Beispiel jetzt gemacht für die Neuauflage von dem Orient Express bei Cthulhu. Bekannteres Projekt ist vielleicht Queen Games benutzt das für Brettspiele. Finde ich sehr interessant. Die produzieren also Brettspiele per Crowdfunding. Also selbst große Firmen inzwischen. Am Anfang war das, glaube ich, immer eher so eine Indie-Geschichte. So ein paar Leute, die eben ihr Produkt, so ein Rollenspiel hergestellt haben und Leute gesucht haben, die bei der Finanzierung unterstützen. Inzwischen setzen auch immer mehr größere Unternehmen darauf. Und offensichtlich will man hier schon mal antesten, wie das gesehen wird, wenn Ulysses so etwas macht. Daniel, du hattest schon gesagt, interessante Frage. Wie stehst du denn dazu? Ja, es fing als Indie-Sache an, aber mittlerweile ist es so eine Schwemme. Für den Verlag ist es natürlich immer toll, weil der Verlag sein Risiko drastisch minimieren kann, weil er dann nur noch Produkte herstellt, die ohnehin schon ihre Abnehmer gefunden haben. Ich weiß nicht, ist das für DSA nötig? Da kommt pro Monat ein Produkt raus, mindestens eins, richtig? Ich glaube, das ist zumindest der angestrebte Wert, den man da hat, ja. Ich bin nicht sicher. Also ich habe Nein gesagt. Ich brauche keine DSA-Sachen mehr. Insofern kann ich mich da sehr leicht aus der Affäre ziehen. Die Frage ist, ist das denn generell eine interessante Geschichte? Also weiß nicht, ihr seid aktive DSA-Spieler, wie seht ihr es denn? Also würdet ihr das sozusagen unterstützen, wenn die ein Crowdfunding machen für irgendein Produkt? Also ich habe da ein ganz, ganz gespaltenes Verhältnis zu, weil auf der einen Seite bin ich der Meinung, es ist ein großer Verlag. Genau. Der muss das auch so hinkriegen und der soll seine Produkte machen. Das ist einfach so eine Sicherheitsschiene, die finde ich da nicht sein muss, und man muss sich nicht bezahlen lassen, bevor man die Leistung bringt. Das finde ich halt einfach nur eine schöne Idee für Leute, die das eben, diese Indie-Geschichten, die das selbst machen, die nicht die Unterstützung von einem Verlag haben. Genau. Auf der anderen Seite finde ich es für Nischenprodukte vielleicht interessant. Also wenn ich mir überlegen würde, ich habe ja Ich warte ja immer noch sehnsüchtig auf ein Firon-Gebetsbuch, was ja irgendwann jetzt anscheinend auch kommen wird. Aber wenn man das durch solche Aktionen eher kriegen würde, weil es halt eigentlich etwas ist, was vielleicht von den wenigsten gekauft würde, dann wäre es vielleicht schon interessant. Also so Sachen wie Abenteuerbände, nein, dafür ist es nicht notwendig. Für Randprodukte könnte man vielleicht drüber nachdenken. Interessanter Ansatz, weil ich hab das ähnlich gesehen. Also ich fände es irgendwie skurril, wenn die jetzt anfangen würden, Abenteuerbände, Regelwerke, Regionalhilfen oder Quellenbände, wie auch immer man die alle nennt, also das Standardmaterial jetzt darüber zu finanzieren, fände ich ein bisschen merkwürdig, weil da müssten eigentlich die Absatzzahlen relativ bekannt sein, relativ stabil sein. Natürlich schwanken die von Abenteuer zu Abenteuer immer ein wenig, das glaube ich schon, aber ich glaube, dass Lysis da eigentlich die Erfahrungswerte haben müsste, um abzuschätzen, wie viele Leute kaufen so ein Produkt und auch entsprechend produzieren können und das auch abschätzen. Also ich glaube, Ulysses ist da wirklich groß genug, um da nicht draufzusetzen jetzt für jedes Produkt. Interessant werden wirklich so die Kleinigkeiten, die man so nebenbei produziert. Also ich weiß, dass die seit Jahren irgendwie vom Kochbuch reden. Nicht, dass ich jetzt unbedingt ein aventurisches Kochbuch bräuchte, aber ich denke mal, das ist in der Prioritätenliste relativ weit unten, weil es ein riskanteres Projekt ist. Wie viele Leute kaufen so ein Kochbuch, ein aventurisches? Aber vielleicht gibt's eben auch Leute, die seit Jahren sagen, boah, ich will das unbedingt haben, und die schieben das immer weiter raus. Und wenn man sowas dann über Crowdfunding so eine kleinere Nebenprodukte machen würde, wäre es vielleicht sogar noch ein interessanter Ansatz. Ich glaube aber, dass die sehr stark damit auch hinfallen könnten, denn bisher läuft es, glaube ich, bei den meisten Leuten tatsächlich so, dass irgendein Produkt rauskommt. Dann rezensieren das die großen Stellen, also zum Beispiel Nandurion ist da ja, glaube ich, ganz groß und so weiter. Und dann gucken die Interessierten, wie gut ist es geworden, und überlegen dann vielleicht, sich das zu kaufen. Das würde ja komplett wegfallen, wenn man das über dieses Crowdfunding machen würde, weil das Produkt ja tatsächlich erst hergestellt wird, wenn sich genug Leute finden, die es kaufen. Und zum anderen fände ich es auch kritisch den Autoren gegenüber. Also, momentan werden die Autoren ja bezahlt, um Abenteuer zu schreiben. Und da wären die so ein bisschen auf den Gutwillen der Spieler oder Käufer angewiesen, um überhaupt Arbeit zu haben. Also das finde ich auch so ein bisschen mies vom Verlag her. Ja, ich meine, grundsätzlich, wenn das, da gibt's ja einen gewissen Mindestbetrag, den so ein Buch kostet, und das kann man ja feststellen. Das ist dann die Schwelle, aber natürlich, das Risiko besteht, das Projekt wird nicht finanziert und du kriegst keinen Auftrag, dafür was zu schreiben. Also das ist schon richtig. Und es lebt keiner von dem Schreiben. Also, ja, was mir gerade durch den Kopf ging, ist wirklich dieses, würde ich vorher kaufen. Also zum Beispiel der zweite Teil der Wildermark-Kampagne, also Fortsetzung von Eigenen Gnaden, fand ich eigentlich super spannend, weil von Eigenen Gnaden ich schon sehr interessant fand, ja. Und mir gedacht habe, oh, da macht man weiter. Und als ich dann gelesen habe, womit es anfängt, ich will jetzt da nicht zu viel zu sagen, wenn man gelesen hat, wie es anfängt, dann war da ein Moment, wo ich gedacht habe, ah nee, brauchst du doch nicht kaufen. Und da wäre so eine Sache gewesen, wenn ich das dann bekommen hätte und angefangen hätte zu lesen und mir gedacht hätte, was, so fängt das an, und dann wäre die Enttäuschung groß gewesen, und sowas geht natürlich nur, wenn man es vorher sich angeguckt hat. Also ich bin da skeptisch, würde ich weiterhin. Ich finde, es gibt außerdem schon ein paar Produkte, die ich so nischig finde, und die wurden tatsächlich ganz normal ohne Kickstarter gemacht. Es gibt dieses Kartenspiel. Inra. Also das war. Hey, das ist toll. Ja, aber ich meine, ist ja jetzt nicht unbedingt so, ne, der Verkaufsschlager wahrscheinlich, ne? Aber wurde trotzdem produziert. Nee. Und dann gibt es diesen Band, da hatte Patrick mal im Podcast drüber gesprochen, über dieses Handelsding hier. Kietenkerl und irgendwas. Ja. Also bitte, nischiger geht's doch gar nicht mehr. Also das ist. Ja, es hat also auch seine entsprechende Bewertung gekriegt, und stimmt, es ist trotzdem verkauft worden. Ja, es ist trotzdem verkauft worden. Also ich sehe da überhaupt keinen Grund. Bislang können die da noch genug Dinge produzieren. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das wäre natürlich toll, wenn die gewisse Sachen nochmal nachdrucken würden und da fragen, ist Bedarf da? Leute, die zum Beispiel ihre Sammlung aufstocken möchten oder sowas. Mhm. Das könnte ich verstehen. Also, da könnte man auch einfach ein Print-on-Demand-System genau, draus machen. Das wäre aber das ist ja kein Crowdfunding. Das ist richtig. Und wobei Print-on-Demand, ich weiß nicht, ob die dann genauso aussehen würden wie die richtigen Bücher. Okay, das stimmt. Die Qualität ist dann noch ein bisschen anders. Aber auch das ist hier überhaupt nicht in dieser Frage abgedeckt. Ja, ja. Also wir haben Ulysses, wenn ihr es hört, falls ihr es hört, wir haben euch jetzt gesagt, womit wir einverstanden sind. Alles darüber hinaus findet ihr keine Mehrheit. Findet ihr keine Mehrheit bei uns hier. Genau. Deswegen gebe ich auch einfach mal ein eher Nein an. Ja, habe ich nicht. Ich habe Nein angegeben. Ich habe auch ein Nein angegeben. So, dann haben wir das nächste. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Gefällt dir das Konzept von Beta-Regelwerken? Also einige Systeme haben das ja schon. Die bringen von der neuen Regelversion eine Beta-Version raus, stellt sie zur Diskussion und gemeinsam mit den Spielern wird dann durch Dialog und Diskussion dann das endgültige Regelwerk geformt. Was haltet ihr davon? Nicht viel. Daniel hat es ja gerade schon gesagt, zu viele Köche verderben den Brei. Die Leute versuchen ja die Regeln so zu beeinflussen, dass sie optimal auf sie selbst zugeschnitten sind. Und jeder hat einen eigenen Spielstil. Genau. Was dann dazu führt, dass irgendwie entweder 1000 Spezialregeln eingeführt werden oder diese ganze Regelversion generell zerpflückt wird. Ich meine, dass mal Fehler in Regelwerken da sind, die nur von der Redaktion geschrieben werden. Klar, dafür gibt es Errata, es gibt auch immer Druckfehler oder sonstige Sachen, aber die werden ja auch bezahlt und die setzen sich da ja auch gezielt hin, um ein System zu entwickeln, das in sich geschlossen und richtig ist. Und dann gehe ich nicht hin und lasse mir vielleicht von 2.000-3.000 Leuten nochmal irgendwie Kommentare an den Rand schreiben. Gab es nicht wohl noch Fälle, wo die Beta-Versionen bezahlt werden mussten? Ja, bei Star Wars zum Beispiel. Und dann zweimal Geld kassieren, das ist doch absolute Abzocke. Ja, das ist, bei Warhammer war es auch so, bei Only War. Ja, das ist, finde ich, auch nicht schön. Auf der anderen Seite, der und den Next gibt es umsonst. Also kann man sich dann auch umsonst angucken. Aber wie Simon sagte, also nur weil viele dran mitarbeiten, heißt es nicht, dass es gut ist. Auf der anderen Seite steht ja nicht, dass es irgendwie hier dass diese Dinge dann auch letztendlich in das endgültige Regelwerk reinkommen. Also es kann auch so ein Ding sein, ja, wir machen die Leute schon mal heiß, wie bei Pathfinder zum Beispiel, ne, wo das ja auch ein sehr großer Erfolg war dann anschließend, ne, wo dann das komplette Regelwerk vorhanden war und man konnte sich das anschauen. Ich bin da aber auch zwiegespalten, ich weiß es nicht. Also auf der anderen Seite, ich finde es ganz interessant, um mal zu sehen, auch wie der Prozess sozusagen ausschaut vom Version 1 bis zur endgültigen Version. Also ich glaube, es wird immer diese Regeldiskussion geben. Vielleicht kann man da so ein bisschen Dampf rausnehmen. Man sieht es bei Cthulhu jetzt der 7. Edition. Genau, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo im Netz stand. Du dich, glaube ich, für anmelden. Okay, weil es gibt ja da auch jede Menge Diskussionen. Ja, ist die Regel gut, ist die Regel gut? Ich glaube, das schadet nicht. Am Ende ist, glaube ich, aber nur wichtig, dass du eine Redaktion hast, die sich das anguckt. Was bei mir so durch den Kopf ging, ist, kriegt man das überhaupt getestet bei so einem umfangreichen Regelwerk wie DSA? Die Frage ist ja auch, wie viel ändert sich? Wenn das jetzt nur minimale Änderungen sind, also die wissen ja selber noch nicht genau, was sie daraus machen. Wird es jetzt eine Regel 4.2 werden, also eher kleine Änderungen, oder bringt man DSA 5? Dann basierend darauf raus mit ganz anderen Regelsatz, dann fände ich, ist das ja auch noch eine Frage, wie kriegt man sowas überhaupt normalerweise mal eben getestet? Sind ja häufig auch Langfristerfahrungen, also bei der 7G und Kampfsystem ist mir eigentlich erst aufgefallen, wie problematisch ich das Kampfsystem finde, als die ersten Leute bei mir mit Kampfwerten um die 20 dann auftauchten und du dich gefragt hast, ja, ich treffe die nicht, die treffen mich immer. Wie kriegt man da eine Dynamik auch in den Kampf rein? Und wie sorgt man dafür, dass die Leute, die vielleicht noch nicht so stark sind, trotzdem ihren Stark, ihre Position im Kampf haben? Wir erwähnen an dieser Stelle nicht, dass deine 7 gezeichneten ständig kaputt auf dem Boden liegen, nachdem die ersten 3 Räuber gekommen sind, während die Dämonen da hinten sich an den Fingern spielen. Ein Halbgott zu besiegen ist auch kein Ponyhof. Tut mir leid. Aber nächste gut. Frage. Nächste Frage. Ganz wird's konkret mit den Regeln. Wie viele Würfel sollen verwendet werden? Ihr habt gehört, jetzt wird's konkret und darum haben wir hier den Schnitt gesetzt und weiter geht's im zweiten Teil mit dem Special mit den Fragen, wie viel Würfel soll man benutzen, sind bestimmte Eigenschaften noch sinnvoll zu nutzen, aber auch der Frage, wie sieht das Game Design von DSA aus? Nicht Teil des Fragebogens, sondern von Daniel am Ende ins Spiel gebracht. Ihr könnt hören, wie Mena sich über Schicksalspunkte aufregt oder wie man die Charaktererschaffung diskutiert. Dies und weiteres im zweiten Teil des System Matters Special zur DSA-Umfrage.